Nummer 43. Peter Kleinert, ich arbeite für die FDP. Die besten Gedanken kommen mir immer, wenn die tägliche Arbeit vorbei ist, der Arbeitstag zu Ende ist. Dann kann ich mich um all die Dinge kümmern, für die ich mich sonst noch interessiere, die aber mit meinem Berufsleben nichts zu tun haben.